Kundgabe 4464. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.10.1948. Beweis für Wahrheit des Wortes. Antwort von Gott durch Mittler. Euch steht es jederzeit frei, mich zu fragen, wo ihr euch mit Zweifeln plaget. Ich höre euch und werde euch auch antworten. Doch überlasset es mir, in welcher Form ich euch die Antwort geben will. Nur glaubet, dass ich sie euch gebe. Bewertet so nach meiner Antwort, indem ihr sie nicht verwerfet, sondern ihr Beachtung schenkt. Immer wieder rede ich zu euch und suche euch durch mein Wort zu gewinnen. Ich suche euch alles verständlich zu machen und bin niemals ungeduldig, ob eures Unwillens. Doch oft stoße ich auf Widerspruch, indem ihr trotz besserer Erkenntnis bei eurer vorgefassten Meinung verharret und so nach auch keine Antwort brauchet, weil ihr sie euch selbst gebt. Doch ich habe mir noch eine Antwort vorbehalten, die euch überzeugen wird. Doch werdet ihr dann von der Überzeugung nicht mehr den Vorteil für eure Seele haben, den ihr gewinnen könntet, so ihr glaubet, ohne den Beweis. Wie wollet ihr die Antwort haben, dass sie euch annehmbar wäre, trotz eures Ablehnungswillens? Nur ich selbst kann sie euch geben und tue dies durch Vermittlung eines Menschen, der mein Wort direkt entgegennimmt. Höret ihr ihn an, so höret ihr mich selbst. Gilt mein Wort durch dessen Mund nicht, so seid ihr unbelehrbar und würdet auch nicht glauben, so ich euch mit einem Wunder entgegentreten würde. Ihr vergesset, dass ich mich euch nicht direkt offenbaren kann, solange ihr nicht tiefgläubig seid. Ihr müsset alles für möglich halten, dann erst könnet ihr auch einer direkten Offenbarung von mir gewürdigt werden, denn dann ist sie für euch keine geistige Nötigung mehr. Den Glauben zu gewinnen durch ein außergewöhnliches Zeichen wäre für euch ohne Nutzen. Dagegen könnet ihr den Glauben euch aneignen, so ihr lebt nach meinem Willen. Ein jeder Mensch kann glauben, so wie er liebt. Dann spricht das Wort selbst zu ihm. Dann braucht er keinen Beweis für die Wahrheit des Wortes. Zudem soll der Mensch nur um sich blicken. Er soll Vergleiche ziehen unter den Menschen, die mein Wort aus der Höhe anerkennen und denen, die es abweisen. Dann werden sie einen Abstand wahrnehmen können, so sie die Verbindung mit mir in Betracht ziehen, wie weit sie Form oder Leben ist. Und er wird zugeben müssen, dass denen, die an mein Wort aus der Höhe glauben, es weit ernster ist, um die Befolgung meines Willens, dass sie ein geistig gerichtetes Leben führen, weil sie mich spüren im Wort und meine Nähe niemals ohne Eindruck bleiben wird und daher auch Erfolg zu verzeichnen ist. Mein Wort spricht für sich selbst. Wer meinem Wort keinen Glauben schenkt, der hat es noch nicht mit dem Herzen, sondern nur mit dem Verstand aufgenommen. Dieser aber wird meine Gegenwart nicht spüren, wohl aber das Herz, das euch auch belehren wird und euch Antwort gibt auf jede Frage, jeden Zweifel, weil im Herzen ich selbst Wohnung nehme und zu euch rede. Und ihr werdet mich jederzeit vernehmen können, so ihr tief und unerschütterlich glaubt, denn ich bleibe bei euch bis an das Ende. Amen.